Ist mir eigentlich völlig egal, was du weißt. Weil ich dich in jedem Fall foltern werde. Ganz unabhängig davon, was du mir erzählst oder nicht.